Eine Strahlkraft. Dass der Apparat kriegt, ich tue schon. Weißt du doch nicht. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name, ein bisschen laut. Mein Name ist Thorsten Munz, ich komme aus der Freien Evangelischen Gemeinde Bergedorf. Ich war schon öfter hier, ich weiß nicht, wer sich an mich erinnert. Aber für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ein, zwei Worte zu mir. Also bin 62 Jahre alt, bin seit gut 40 Jahren in der Gemeinde Bergedorf, also wenig Bewegung, was das betrifft in meinem Leben. Komme aus nichtgläubigen Elternhaus, habe mich dann nach der Schule kurz darauf bekehrt, habe alles Mögliche gemacht in der Gemeinde. Kinderarbeit, Jugendarbeit, biblischen Unterricht, ich weiß gar nicht was, noch Ältestenkreis. Und im Moment machen wir seit ungefähr 3 Jahren so eine Iraner-Afghanen-Arbeit. Und das macht uns sehr viel Spaß. Es bekehren sich Leute. Ist was anderes, also ganz neue Erfahrung, auch mit den Leuten zu arbeiten. Aber wie gesagt, wir haben viel Freude daran und es tut sich was. Ja, privat bin ich verheiratet mit meiner Frau, Christine, da hinten ist sie. 3 Kinder, 3 Enkelkinder, das vierte ist am Werden. Insofern, es macht uns viel Freude. Ist eine ganz andere Lebenserfahrung und wie gesagt, insofern kann ich nur viel Freude für euch wünschen in den nächsten Zeiten. Gut. Ja, Grüße soll ich mitnehmen aus Bergedorf, also vom Ältestenkreis wünschen wir euch das Beste für eure Gemeinde. Viel Bewegung nach vorne, in alle Richtungen, in die Weite und in die Tiefe. Ja, ich würde gerne am Anfang der Predigt noch mal kurz mit uns beten. Ja, lieber Herr, du bist im Regimente und du hast alle Macht, Herr, im Himmel und auf Erden, und darauf dürfen wir vertrauen. Auch in diesen unruhigen Zeiten, Herr, wo wir auch Weisheit in deinem und Führung durch dein Wort suchen, Herr, dass du uns als Gemeinden leitest und führst in deine Gegenwart hinein, aber auch in die Gewissheit, Herr, dass du mit uns gehst und uns einfach Leitung und Führung schenkst in diesen Zeiten. Herr, wir beten dich dafür an und wir wollen dich auch einladen, jetzt in unsere Mitte zu kommen, um dein Wort in unsere Herzen zu bringen, dass es Frucht bringt, dass es uns verändert, dass es den Alltag gestaltet, ganz neu gestaltet und uns auch durch die kommende Woche bringt. Amen. Ja, ist unsere Predigt. Vom Thema her geht es darum, dass die törichte Predigt von Jesus die Weisheit Gottes in sich birgt. Darum geht es. Und unser Bibeltext steht im 1. Korinther 1, Verse 18 bis 23. Das lese ich euch vor nach der Luther-Übersetzung. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn wenn die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Kraft und Gottes Weisheit. Ja, Paulus stellt uns in diesem Bibelabschnitt und die Gemeinde in Korinth und uns auch heute Morgen in das Zentrum der biblischen Botschaft. Es geht um Jesus Christus. Alles dreht sich um Jesus. Alles dreht sich um das Kreuz. Und das ist auch der Mittelpunkt seiner Verkündigung. Paulus macht uns klar, dass es uns um Menschen, um eine Sache gehen soll, nämlich ob wir verloren gehen werden oder errettet sind. Ob wir nach dem Tod bei Gott oder nicht bei Gott sind. Wir Menschen denken eigentlich unentwegt nur an das Diesseitige, an das Irdische. Denn hier ist die Arbeit, hier sind die Sorgen, hier ist das echte Leben. Und dieses Leben kann auch in den verschiedenen Teilen der Welt völlig unterschiedlich geprägt sein. Wie gestalte ich mein Leben? Das Alltägliche bestimmt uns. Suche nach Zerstreuung, Arbeit, Schule, Familie, Zukunftspläne und so weiter. Aber Gottes Blickweise ist in erster Linie ewigkeitsorientiert. Gott denkt da ganz anders. Und deshalb sagt Paulus sogar, ich halte es für richtig, unter euch nichts anderes zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Allein diese Botschaft ist Paulus wichtig. Die Botschaft von Jesus Christus und wie der Mensch darauf reagiert. Darum geht es Gott in unserem Leben. Wir haben gelesen, dass viele Menschen die Botschaft vom Kreuz für eine Torheit halten. Der Begriff Torheit bezeichnet im Griechischen zuerst offensichtlichen Mangel an Verstandeskräften, Unverständlichkeit, schlicht die Dummheit. Und die Botschaft vom Kreuz ist menschlich gesehen ja auch eher unlogisch, nicht zu beweisen und entspricht auch nicht unbedingt den sogenannten wissenschaftlichen Erkenntnissen unserer Zeit. Ja, die Botschaft vom Kreuz verlangt dem modernen Menschen einiges ab. Ein Gott, der für seine Geschöpfe stirbt, um ihnen einerseits seine Liebe zu beweisen und andererseits um seiner Gerechtigkeit Genüge zu tun. Paulus sagt, die Torheit der Predigt, allein diese alte Geschichte von Gott und Jesus Christus, führt die Menschen zurück zu Gott und löst ihre eigentlichen Probleme, rettet. Und wenn uns diese Botschaft erreicht hat, haben wir als Gemeinde Jesu eigentlich die Aufgabe, der Menschheit, einer ungläubigen Welt, die Existenz Gottes und die Wahrheit der biblischen Botschaft zu bringen. Zu bezeugen, nicht beweisen, das können wir nicht. Das Einzige, was eindeutig nach Aussage der Bibel auf die Existenz Gottes hinweist, ist die Schöpfung. Wir leben in einer so beeindruckenden Schöpfung. Ich denke gerade jetzt mit der Heideblüte ist schon beeindruckend, wenn man so als Hamburger hierher kommt und eine Wiese von Lila sieht. Aber trotzdem erkennen wir das oft nicht und irgendwie sind oft unsere Augen gehalten. Der Biologe Edward Conklin schrieb dazu, die Wahrscheinlichkeit, dass das Leben aus dem Zufall entstand, ist genauso groß wie die Möglichkeit, dass ein Lexikon durch die Explosion in einer Druckerei entsteht. Stellen wir das uns doch mal vor, hier in unserer Welt würde es Leute geben, zum Beispiel das Brockhaus-Lexikon ist durch eine Explosion in einer Druckerei entstanden. Jeder, der bei klarem Verstand ist, würde doch sagen, der spinnt. Der hat wohl einen Sprung in der Schlüssel, wo sind die weißen Männer? Oder glaubt einer hier im Raum, dass wenn mehrmals täglich Explosionen in einer Druckerei über Millionen von Jahren stattfinden, irgendwann mal ein Lexikon dabei entsteht? Aber was die Schöpfung betrifft, die zigmal schöner und herrlicher und komplizierter ist, einzigartig, vielfältig und nicht nur ein Werk, also nicht nur ein Buch, nicht nur ein Lexikon, da glauben manche an Zufall. Ich habe vor einigen Wochen mit einem Architekten gesprochen, wir haben verstanden uns ganz gut, hat auch Philosophie studiert, haben wir natürlich, irgendwann kamen wir auf den Glauben und auch über Schöpfung und Evolution. Der kannte sich richtig gut aus und dann haben wir auch darüber gesprochen und über Evolution, er hat gesagt, das sind genetische Unfälle gewesen, die dann praktisch die Evolution gestartet haben. Und da habe ich auch, wir konnten uns wirklich gut unterhalten. Ich habe natürlich meine Sicht der Dinge besprochen. Und am Ende kam, und das war interessant, er gesagt, bloß das Ursprungsleben, wo kam das Leben her? Ne? Also da hat er auch keine Antwort, aber wir haben eine Antwort. Gott hat das Leben geschaffen. Ja, da glauben die Leute an Zufall oder dass es irgendwie entstanden ist. Also es knallt und die Schöpfung entsteht. Das glauben wir nicht. Aber es knallt und ein Lexikon entsteht, oder beziehungsweise falsch, nein, es knallt und die Schöpfung entsteht, glauben vielleicht viele. Aber es knallt und ein Lexikon entsteht, das finden wir absurd, obwohl das viel unwahrscheinlicher ist. Wir finden das absurd, weil wir gebildet sind, weil wir die Dinge gut beurteilen können und realistisch beurteilen können und auch eins und eins zusammenzählen. Also, es knallt und der Mensch ist da. Das finde ich unlogisch, aber es knallt. Und Lexikon ist da, das können wir nicht nachvollziehen. Die Bibel sagt dazu Folgendes. Dabei wissen die Menschen ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen das Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar an seinen Werken der Schöpfung, haben die Menschen aber seit jeher seine göttliche Macht und Größe gesehen und erfahren können. Sie haben deshalb keine Entschuldigung. Als Christen können wir nur unsere Erfahrung mit Gott bezeugen. Überzeugen können wir niemand. Das kann Gott allein. Aber wir haben die Aufgabe, Gottes Wort auszustreuen und weiterzusagen. Gott allein muss wirken, damit der Mensch zurückfindet zu seinem Schöpfer. Dafür können wir beten. Jesus erklärt das so, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn zu mir. Die Purpurhändlerin Lydia, so heißt es in der Apostelgeschichte, der tat Gott das Herz auf, als Paulus vom Evangelium sprach. Gott war der Handelnde. Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist am menschlichen Herzen, an der Personenmitte in unserer Herzensmitte, in unserem Herz, sodass wir die Wahrheit erkennen können. Nicht die klugen Ausführungen der Prediger oder eine besonders gute, schlüssige, logische Argumentation, sondern allein die Gnade des Allmächtigen kann die Botschaft in unsere Herzen tragen. Und dass der Mensch fähig wird, die Wahrheit zu erfassen. Nicht unsere Verstandeskraft erlaubt ein Erkennen Gottes. Viele hochintelligente Denker haben sich schon über Gott ausphilosophiert. Viele kamen zu dem Ergebnis, Gott ist ein Hirngespinst. Gott ist tot, behauptete Friedrich Nietzsche. Das hat irgendein Schlaui mal an eine Mauer geschrieben. Gott ist tot, Friedrich Nietzsche. Nach einigen Wochen stand an der Mauer, Nietzsche ist tot, Gott. Da hat sich ein Christ das Herz gefasst und das darunter geschrieben. Brannten nicht unsere Herzen in uns, als er mit uns redete? Da sprachen die Emmaus-Jünger zueinander. Wenn unsere Herzen anfangen zu brennen, dann ist es oft ein Zeichen, dass Gott mit uns redet. Dann werden wir unruhig, dann sind wir angesprochen, dann begeben wir uns auf die Suche. Seit 2000 Jahren wird das Evangelium von Jesus Christus gepredigt. Allein in dem Namen Jesus Christus findet der Mensch sein Heil. Und nur in ihm wird unser Verlorensein beendet. Verlorensein, was heißt das überhaupt? Wenn wir etwas verloren haben, dann suchen wir es. Und wenn es uns besonders wichtig ist, intensiv, tagelang, wochenlang. Und da können wir uns wirklich mit beschäftigen. Das beschäftigt uns und das lässt uns oft keine Ruhe. Je wichtiger, desto mehr kümmern wir uns darum. Und so können wir uns auch Gott vorstellen. Er sucht uns. Wir fehlen ihm. Und wenn du noch nicht zu Jesus Christus gehörst, fehlst du ihm. Und er wirbt um dich mit dieser Botschaft vom Kreuz. Aber warum fällt es uns Menschen oft so schwer, Gott zu erkennen? Weil wir so klug sind. Weil wir uns anmaßen, die Existenz Gottes müsste mit unseren Maßstäben, mit unserem Wissen und mit unserem Intellekt zu erkennen sein. Ja, wir fordern oft es sogar ein. Wenn Gott existieren würde, dann müsste er sich so und so verhalten. Wieso gibt es Krieg? Wieso gibt es Tod und Morden und so schlimme Sachen auf der Welt? Immer wieder begegnet uns diese Argumentation. Der Mensch meint, die Maßstäbe aufstellen zu können und Gott müsse sich beweisen. Macht er aber nicht. Das macht er nicht. Er gibt den Juden unter uns keine Zeichen und Wunder. Und er gibt den Griechen unter uns keine hochgeistigen Ergüsse, die das Christentum belegen, beweisen. Sondern für beide hat er nur diese eine törichte Botschaft, das Wort vom Kreuz. Und Gott schickt auch keine Helden als Weltenretter oder reißt den Himmel auf, dass alle erkennen diese Dimension Gottes. Er bleibt irgendwo der Verborgene. Aus der ewigen Welt Gottes kommt er zu seinen Geschöpfen und wird Mensch, zum Anfassen, steht in der Bibel. Wir konnten ihn hören, wir waren ganz nah, er war einfach Mensch. Er wird wie wir, wie du und ich, um uns Gott ganz nahe zu bringen und stirbt am Kreuz den schmachvollen Tod, den Verbrechertod für dich und für mich, damit wir leben können. Und Gott zeigt uns seine Liebe nicht, indem er das Böse aus der Welt ausmerzt, sondern indem er Jesus Christus, seinen Sohn, stellvertretend für mich und für dich leiden lässt. Er selbst trägt die Strafe für die menschliche Schuld. Welcher Mensch würde sich so eine absurde Botschaft ausdenken? So was Abgedrehtes, Unlogisches, so was Verrücktes? Wer soll so einer Botschaft glauben? Nein, ein Mensch, wenn das eine menschliche Idee wäre, diese Religion, würde sich eine andere Botschaft ausdenken, logischer, nachvollziehbarer, um Anhänger für seine Idee zu finden. Aber trotzdem gibt es diese Botschaft seit 2000 Jahren und hat viele Anhänger gefunden. Die törichte Predigt von Jesus Christus. Paulus sagt, die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, aber wir predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Und so ist es auch bis heute. Und wer glaubt aber nun unsere Geschichte? Glauben wir das? Glaubst du das? Es ist Gott, der uns ganz persönlich anspricht, uns begegnen will und danach oft die Geschehnisse und Lebensumstände lenkt. Und wenn wir Christen Gottes Wort, also die Worte aus der Bibel, weitersagen, dürfen wir vertrauen, dass Gott darin seinen Zuhörer, den Zuhörer anspricht und ganz persönlich begegnen kann. Denn das Wort Gottes ist anders als unser Menschenwort. Das Wort Gottes hat eine besondere Wirkungskraft. Gott hat die Welt durch sein Wort erschaffen und wird die Welt durch sein Wort zurückrufen und richten. Wir haben das Wort als ein schaffendes Wort. Und das sind nicht nur Informationen, wo wir das Wort Gottes sagen, ist Neuschöpfung. Da geschieht Neuschöpfung und das Wort Gottes hat eine in sich neuschaffende Kraft. Wir haben das Wort, durch das Gott die Welt geschaffen hat. Das Wort, durch das Menschen vom Tode zum Leben gerufen werden. Das göttliche Wort, eingegangen in Druckerschwärze, die Bibel. Gott teilt sich darin mit. Gott zeigt sich uns. Gott wirbt um uns. Unser Problem ist bloß, dass das Wort Gottes uns oft so gewöhnlich geworden ist. Es trifft uns gar nicht mehr. Es ist gar nicht mehr so interessant. Wir fangen vielleicht an, manches zu bezweifeln. Es erscheint uns manchmal unlogisch. Wir werden vielleicht auch manchmal misstrauisch. Aber dennoch bleibt es das Medium Gottes aus der ewigen Welt. Ein Missionar berichtet, ein kleiner Junge vom Kongo, der war bei einer Bibellese in einem Dorf in seiner Muttersprache dabei und bat den Missionar, ihm das Buch zu leihen. Er wolle es in sein Dorf mitnehmen und seinen Angehörigen daraus vorlesen. Als der Missionar ihn fragte, was ihm an dem Buch so gefallen habe, sagte er, es macht Löcher in mein Herz. Und wo die Gemeinde Jesu das Wort weiter sagt, dort kann Veränderung geschehen, werden Löcher in die Herzen von Menschen gemacht. Und dort geschieht es, und nur dort geschieht es, wo das Menschen vom Tode zum Leben hindurchdringen. Da geschieht Neuschöpfung durch sein Wort. Quasi modo geniti, wie die neugeborenen Kindlein. Das kann Gott mit uns machen. Und es gibt keinen gewaltigeren Dienst als diesen Dienst der geistlichen Totenauferweckung. Menschen finden zurück in die Gegenwart Gottes durch das verkündigte Wort. Was vorher verloren war, findet zurück in die Gegenwart Gottes zum Vater. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott ruft die Menschen zu sich durch sein Wort. Wozu beruft er? Zum Glauben an ihn. Er will, dass wir ihn erkennen, als unseren Schöpfer, als Realität. Er möchte, dass wir erkennen, dass er ist. Und wenn Gott sein Schweigen bricht, wenn er dich beim Namen ruft, wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt ganz persönlich gemeint, wenn dich das verkündigte Wort trifft, wenn es dich bewegt, eine Bibelstelle, dann wartet er auf unsere Antwort. Er zwingt uns nicht. Er zeigt sich uns als der Vater, den die Liebe bewegt, der uns so annimmt, wie wir sind. Und er trägt uns unsere Sünden nicht nach, sondern er vergibt sie und bereitet einen Neuanfang vor. Ob wir ihn kennen, ob wir auf dem Weg sind, ob wir schon lange mit ihm auf dem Weg sind, er ist immer bereit, uns zu begegnen und Neues zu schaffen in unserem Leben. Menschen haben uns vielleicht aufgegeben. Du hast dich vielleicht aufgegeben, aber Gott nicht. Und wenn Gott uns anspricht, hat er auch etwas vor mit uns, dann möchte er wieder neu beginnen. Dann möchte er uns ganz persönlich haben, dich und mich. Und er ist die Antwort auf alle unsere Sinnfragen. Wir brauchen nicht hier allein durch. Im tiefsten sind wir Menschen allein. Freunde, Ehepartner, Eltern, Geschwister können uns oft gut verstehen. Aber nie in allen Lebensbereichen in der Tiefe. Da sind wir allein. Aber Gott kann uns verstehen, weil er dein Schöpfer ist. Er hat dich gewollt. Er hat dich beim Namen gerufen. Er kennt dich. Er liebt dich. Und wenn wir als Menschen am Ende mit uns und dieser Welt sind, dann stehen wir bei Gott oft am Anfang neuen Lebens. Denn Gott steht vor unserer Lebenstür und klopft an. Und wir dürfen ihn aufmachen und wissen, er liebt uns und kann Neues schaffen. Denn wir brauchen Gott, um Menschen zu sein. Amen. Jetzt gibt's ein Lied. Ja.